Kapitel 5. Die Anamnese. Übung 5.1. Zur Aussprache. Die allgemeine Anamnese. Vorstellung. Guten Tag, Frau Wolters. Mein Name ist Dr. Gonzales. Ich bin auf dieser Station als Assistenzarzt tätig und würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Falls notwendig, auf Sprachkenntnisse eingehen. Wie Sie vielleicht schon gehört haben, komme ich nicht von hier. Ich komme als Gastarzt aus Kuba. Leider spreche ich noch nicht so gut Deutsch. Könnten Sie deshalb bitte langsam sprechen? Bitte sagen Sie mir Bescheid oder fragen Sie nach, wenn Sie etwas nicht verstehen. Fragen zur Person. Wie heißen Sie? Wie alt sind Sie? Wann sind Sie geboren? Wie groß sind Sie? Wie viel wiegen Sie? Wie schwer sind Sie? Aktuelle Anamnese. Einleitende Fragen. Was kann ich für Sie tun? Was führt Sie zu uns? Was für Beschwerden haben Sie im Moment? Erzählen Sie mir bitte in Ihren eigenen Worten, was Sie hierher geführt hat. Warum sind Sie ins Krankenhaus gekommen? Zum Verlauf der Beschwerden. Seit wann haben Sie diese Beschwerden? Können Sie mir beschreiben, wie die Beschwerden aufgetreten sind? Haben Sie eher langsam oder plötzlich begonnen? Hatten Sie einen Unfall? Hatten Sie so etwas früher schon einmal? Wenn ja, wann? Sind Sie deswegen schon bei einem anderen Arzt gewesen? Wie haben sich die Beschwerden mit der Zeit verändert? Haben sie sich verbessert oder verschlechtert? Weitere Fragen in Bezug auf die Schmerzen. Können Sie die Schmerzen genauer beschreiben? Sind sie eher dumpf, stechend oder brennend? Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 sehr leichten und 10 sehr starken Schmerzen entspricht? Bitte sagen oder zeigen Sie mir, wo die Schmerzen am stärksten sind. Sind die Schmerzen vom Ausgangsort an einen anderen Ort gewandert? Strahlen die Schmerzen in eine andere Körperregion oder in eine bestimmte Richtung aus? Sind die Schmerzen dauerhaft da oder gehen sie auch wieder weg? Folgen die Schmerzen einem wellenförmigen Verlauf, das heißt, schwellen sie immer wieder an und ab? Gibt es bestimmte Auslöser für die Schmerzen? Gibt es etwas, das die Schmerzen lindert oder verstärkt? Wodurch werden die Schmerzen gebessert oder verschlimmert? Allgemeine Symptome. Haben Sie Fieber oder Schüttelfrost? Haben Sie kalten Schweiß bemerkt? Haben Sie Übelkeit, Durchfall oder Erbrechen? War Ihnen schwindelig oder schwarz vor den Augen? Haben Sie das Bewusstsein verloren? Sonstiges. Haben Sie sonst noch etwas Ungewöhnliches bemerkt? Fällt Ihnen in diesem Zusammenhang noch etwas ein, das wichtig sein könnte? Vorerkrankungen. Gibt es in Ihrer Krankengeschichte wichtige Erkrankungen, von denen ich wissen sollte? Leiden Sie an chronischen Erkrankungen? Haben Sie hohen Blutdruck? Leiden Sie an Diabetes? Sind bei Ihnen erhöhte Blutfettwerte festgestellt worden? Sind Sie in letzter Zeit im Krankenhaus gewesen? Sind Sie schon einmal operiert worden? Wenn ja, wo, wann und warum? Gegen welche Krankheiten sind Sie geimpft? Haben Sie Ihr Impfbuch dabei? Könnte ich das bitte einmal sehen? Sind Sie gegen Hepatitis A oder B, Tuberkulose, Gelbfieber etc. geimpft? Waren Sie in der letzten Zeit im Ausland bzw. in den Tropen? Medikamente und Allergien. Nehmen Sie regelmäßig oder gelegentlich Medikamente ein? Wenn ja, welche? Haben Sie eine Medikamentenliste dabei? Nehmen Sie die Pille, Abführmittel oder Schlafmittel? Haben Sie Allergien? Sind bei Ihnen Allergien gegen bestimmte Medikamente bekannt? Sind bei Ihnen schon einmal allergische Reaktionen auf bestimmte Medikamente aufgetreten? Reagieren Sie allergisch auf Hausstaub, bestimmte Pflanzen, Tierhaare, Penicillin? Sind in Ihrer Familie Fälle von Allergien, Asthma oder Neurodermitis aufgetreten? Vegetative Anamnese. Haben Sie Fieber, Schüttelfrost, Nachtschweiß? Hat sich Ihr Gewicht in letzter Zeit merklich verändert? Haben Sie ab- oder zugenommen? Wenn ja, um wie viel? Passen Ihnen Ihre alten Kleider noch oder sind Sie inzwischen zu groß oder zu klein? Über welchen Zeitraum haben Sie wie viel Kilogramm ab- oder zugenommen? Zum Beispiel im letzten halben Jahr. Haben Sie Schwierigkeiten einzuschlafen oder durchzuschlafen? Haben Sie Probleme mit dem Stuhlgang oder beim Wasserlassen? Darf ich Sie fragen, ob es Schwierigkeiten beim Geschlechtsverkehr gibt? Bei Frauen gegebenenfalls gynäkologische Anamnese. Haben Sie einen regelmäßigen Menstruationszyklus? Leiden Sie unter Menstruationsbeschwerden? Wann hatten Sie Ihre erste Regelblutung? Wann hatten Sie Ihre letzte Regelblutung? Ist es möglich, dass Sie im Moment schwanger sind? Haben Sie Kinder? Waren Sie schon einmal schwanger? Gab es Komplikationen während der Schwangerschaft? Hatten Sie eine Fehlgeburt oder einen Schwangerschaftsabbruch? Nehmen Sie die Pille oder benutzen Sie andere Verhütungsmethoden? Haben Sie Geschlechtsverkehr mit häufig wechselnden Partnern? Noxen. Rauchen Sie? Wenn ja, wie viele Zigaretten rauchen Sie am Tag? Seit wann rauchen Sie? Trinken Sie Alkohol? Wie viel Alkohol trinken Sie ungefähr am Tag bzw. pro Woche? Wie viel Alkohol vertragen Sie ungefähr? Nehmen Sie sonstige Drogen, zum Beispiel Cannabis, Kokain, Heroin etc.? Familienanamnese. Gibt es in Ihrer nahen Verwandtschaft Eltern, Geschwister, Kinder, wichtige Krankheiten, von denen ich wissen sollte? Leiden Familienangehörige an chronischen Erkrankungen, wie zum Beispiel an Diabetes, Bluthochdruck oder Stoffwechselerkrankungen? Sind Ihnen vererbbare Krankheiten in Ihrer Familie bekannt? Leben Ihre Eltern und Großeltern noch? Woran sind Ihre Eltern bzw. Großeltern gestorben? Gab es Fälle von Krebs in der Familie? Haben Sie Geschwister? Haben Sie Kinder? Sind Sie gesund? Sozialanamnese. Was sind Sie von Beruf? Was ist Ihr Beruf? Wo arbeiten Sie? Ist Ihre Arbeit mit bestimmten gesundheitlichen Gefahren verbunden? Haben Sie Probleme auf Ihrer Arbeit, die Sie belasten? Sind Sie verheiratet? Haben Sie Familie? Haben Sie Kinder? Wohnen Sie allein? Gibt es jemanden zu Hause, der sich um Sie kümmern kann? Wie und wo wohnen Sie? Gibt es Probleme mit Ihren Angehörigen, die Sie momentan bedrücken? Haben Sie Haustiere?